Ich habe ein paar Mal darüber geschrieben, inwiefern das Scheitern falsch betrachtet wird. Wir wissen, dass wir scheitern. In der 68er Bewegung habe ich häufig dem Rudi Dutscher gesagt, wir werden scheitern, aber wir werden was verändern. Das ist der Hauptpunkt. Natürlich wird die Emanzipation als Gesamtbewegung immer scheitern, aber sie wird immer wieder etwas verändern. Nehmen Sie die Französische Revolution. In der jakobinischen Fassung ist sie auch gescheitert. Aber sie hat wirklich was verändert. Sie hat die absolute Monarchie abgeschafft, sie hat den Feudalismus abgeschafft und das war schon etwas, nicht wahr? Obwohl sie gescheitert ist als jakobinische Revolution. Wir müssen also uns überlegen, ob wir das Scheitern nicht einfach in Kauf nehmen müssen. Nicht nur in Kauf nehmen müssen, sondern einfach mit einkalkulieren. Wir müssen uns überlegen, ob es sich lohnt, etwas zu tun, obwohl wir wissen, dass kein unmittelbarer Erfolg sich einsetzt. Ich muss daran erinnern, dass diese Erfolgsideologie oder Erfolgsperspektive eine Folge der kapitalistischen Gesellschaft ist. Denn wir wissen ja, in unserer Gesellschaft muss jeder einen Erfolg haben. Wer keinen Erfolg, siehe die Vereinigten Staaten, wer keinen Erfolg hat, der ist einfach nicht kein würdiger Bürger dieser Gesellschaft. Und wir müssen also uns überlegen, ob die Erfolgsperspektive wirklich die richtige Perspektive ist für unser Tun, für unsere Praxis. Das ist nicht der Erfolg, der unmittelbare Erfolg gilt, sondern die Möglichkeit einzuwirken auf gesellschaftliche Wirklichkeit. Auch wenn der Erfolg anscheinend sich nicht einstellt. Was hat die 68er Bewegung bewirkt? Einige sagen bloß die Modernisierung des Kapitalismus. Da habe ich mir etwas nicht wahr. Das hat zu einer Veränderung im Universitätsleben geführt. Alle kleinen Erfolge. Vor allem aber, erstens muss man sagen, das war keine Berliner Erfindung, sondern eine europäische und auch amerikanische Bewegung. Und sie hat vieles geändert. Vieles verändert. Wenn man bedenkt, dass im französischen Mai 68, Le Monde schrieb, was die Studenten machen, ist ja belanglos, denn die Arbeiter nehmen das gar nicht wahr. Kurz darauf brach der längste Generalstreik der Geschichte in Frankreich aus. In Italien genau das Gleiche. Die Studenten fingen zwar an, die Meilen und so, aber bald darauf schossen sie die Fabriken an. In Deutschland war die Sache anders. Obwohl in einigen... Unterbrechung. Schossen die Fabriken an. In Deutschland war die Sache anders. Obwohl in einigen Fabriken etwas gab und eine Forschungsgruppe der Universität Hannover hat festgestellt, das habe mit der Studentenbewegung, mit der Revolte, sogenannte Jugendrevolte, nichts zu tun. Man habe diese Arbeiter gefragt, sie hätten gesagt, wir streichen von uns aus. Wir haben mit der Bewegung nichts zu tun. Eine stupide Frage. Dann ist ja klar, dass ein Arbeiter sagt, ich bin der Student, nein, ich bin von selber. In Wirklichkeit war da eine Initiativzündung sozusagen, die eben gewisse Erfolge gehabt hat. Und daran müssen wir denken. Mehr als Initiativzündungen können wir uns heute nicht leisten. Und wir sollen einfach von der Ideologie wegkommen, dass eine Sache scheitert, wenn sie keinen Erfolg hat. Denn eine Sache scheitert, wenn sie keinen Einfluss auf gesellschaftliche Wirklichkeit hat. Auch wenn sie keinen gesellschaftlichen Erfolg hat. Genau, ich wollte zu Anfang gleich mal Anjoli zu Wort kommen lassen. Hallo erstmal von mir, ich bin Ali und freue mich, dass ich heute hier sein kann und den Vortrag halten. Was ihr gerade gesehen habt, war ein Filmausschnitt von 2001, das heißt, das negative Potenzial findet man auch online oder auf YouTube. Es waren Studenten und Studentinnen von Anjoli, die 2 Jahre bevor er gestorben ist, nochmal ein längeres Interview mit ihm gemacht haben. Genau, gibt es auch als Buchform. Und Und damit möchte ich auch einsteigen mit dem Vortrag heute. 50 Jahre 68 haben wir dieses Jahr und ist ja auch mittlerweile sehr in der Presse und in der Öffentlichkeit. Und natürlich stellt sich da erstmal die Frage, warum beschäftigt man sich überhaupt noch mit so längst vergangenen Geschehnissen? Ich denke, dass 68 ein wichtiger Ausgangspunkt für die Linke war und auch bis heute präsent ist, gerade was so Protestformen und Protestformen angeht. Und gerade auch in den 70er Jahren dann so die Weiterentwicklung der Linken, wo ja dann auch von der neuen Linken gesprochen wird. Um nur zwei wichtige Sachen, die daraus dann auch entstanden sind oder sich weiterentwickelt haben, sind zum Beispiel die zweite Frauenbewegung oder auch zweite Welle der Frauenbewegung, die auf jeden Fall mit 68 zusammenhängt oder eben, wo ich heute auch darauf eingehen werde, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus oder überhaupt die Betrachtung des Nationalsozialismus, was in den 60er Jahren so eingesetzt hat. Genau, nun zu Agnoli. Warum Johannes Agnoli? Einmal, weil er selber Protagonist von 68 war. Es wird ja oft von den Alt-68ern gesprochen, wobei viele von denen eben eigentlich erst so in den 70er Jahren politisch aktiv wurden. Anders eben Agnoli, der auch schon in den 60er Jahren zum Beispiel den Republikanischen Club mitgegründet hat. Genau, zum einen deswegen. Zum anderen finde ich ihn ganz spannend, aufgrund der inhaltlichen Schwerpunkte, die er setzt. Das ist eben heute, was ich vorstellen werde, das Buch 1968 und die Folgen. Da werde ich auch gleich noch mehr dazu sagen, natürlich. Ansonsten beschäftigt er sich mit politischer Theorie und Fragen der Organisation. Die Analyse des Faschismus, was auch heute Thema sein wird. Und er beschäftigt sich eben so mit der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie und versucht die eben auch weiterzuentwickeln. Und was ich eben sehr schätze an ihm ist, dass er in seinen Theorien immer so eine Orientierung hat, was eigentlich eine emanzipatorische Praxis sein könnte. Also er hat immer so den Blickwinkel, wie kommen wir dahin, dass wir eben eine emanzipierte Gesellschaft schaffen können. So. Ich will gleich zum Anfang sagen, dass Agnoli eine ambivalente Biografie hatte. Er ist 1925 geboren und eben 2003 gestorben. In seiner Jugend war er ein sogenannter Linksfaschist, hat sich da aber grundsätzlich abgewandt und wurde dann später auch als Staatsfeind auf dem Lehrstuhl bezeichnet und genau hat da wirklich so eine grundsätzliche Wendung auch gemacht. Mein persönliches Interesse sind eigentlich politische Bewegungen des 19. und vor allem des 20. Jahrhunderts, weil ich denke, dass so die Gegend, also man kann nicht einfach nur sagen, ja, man kann aus der Geschichte lernen, aber ich glaube, dass die Gegenwart, in der wir leben, schon auch durch politische Veränderungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, geprägt wurden. Und ich glaube, das ist vor allem dann auch passiert, wenn Einzelpersonen oder Gruppen sozusagen die Kritik ihrer Zeit wirklich bis zum Ende getrieben haben. Und ich glaube, Agnoli war so eine Person oder an vielen Punkten finde ich seine Theorien sehr wichtig und auch für heutige politische Fragen sehr interessant. Bisher sind von ihm 6 Bücher erschienen, die sich eben mit Themen wie ökonomischer Theorie, politischer Theorie oder eben Faschismus beschäftigen. Und er ist sowohl in Wissenschaft als auch im linken Kontext eher wenig präsent oder wenig Leute kennen ihn. Finde aber, dass sich mit ihm ziemlich wichtige Fragen aufwerfen lassen, die auch für heute noch gültig sind. Nun, sein Buch 68 ist ein Zeitdokument, also es sind Texte zwischen den 60ern und 90ern, die in dem Buch abgedruckt sind und es ist eben keine geschlossene Theorie, also es sind einzelne Aufsätze, die Agnoli eben als Reflexion auf 68 geschrieben hat. Und ich werde mich heute an drei Themen besonders orientieren. Im Buch sind natürlich noch einige mehr Sachen angesprochen. Diese drei Themen, wie ihr hier schon auf der Folie seht, sind eben erstmal die APO, also die außerparlamentarische Opposition und die Proteste von 68. Zweitens dann die Faschismusanalyse, weil es eben für die damalige Zeit wichtig war und sich Agnoli viel damit beschäftigt hat. Und den dritten Teil zur Klassenautonomie, da habe ich heute ein bisschen was abgeändert vortragen, das sage ich dann beim dritten Punkt noch. Und da wird es eben stärker so um, was ist Agnolis Vorstellung von Praxis. Genau, zum Einstieg, er hat ja jetzt gerade schon ein bisschen was über 68 und Scheitern und so weiter erzählt. Ein kurzes Zitat. Dennoch war die Revolte nicht nur notwendig, sondern überdies, ob zwar kein Erfolg, geschichtlich wirksam. Revolten kennen im Allgemeinen nur das Scheitern, sonst wären sie Revolutionen. Ja. Entschuldigung. Genau, Revolten. Also, dass Revolten im Allgemeinen nur das Scheitern kennen, weil wenn sie nicht scheitern würden, dann würden sie eben zu Revolutionen werden. Ich würde das nicht unbedingt unterstützen, auch mit Agnoli ist es schwierig, das eigentlich so festzuhalten, denn diese Trennung zwischen Revolt und Revolution ist sehr, sehr dünn und es ist schwierig zu sagen, was eine Revolte, was eine Revolution ist. Und ich würde eher feststellen, dass Revolten hinterlassen keine Antworten, sondern nur Fragen. Und ich werde später auch noch einen kurzen Ausschnitt aus einer Diskussion mit Rudi Dutschke und Daniel Cohn-Bendit von 1978 zeigen. Und das ist eine 3-Stunden-Diskussion, die 78 stattgefunden hat. Und da geht es auch eigentlich die ganze Zeit um diese Frage, war jetzt 68 ein Scheitern oder war 68 ein Erfolg? Genau, bevor ich nun zur außerparlamentarischen Opposition komme, möchte ich kurz so einen geschichtlichen Überblick von 68 geben. Ich habe mich hier jetzt vor allem so auf 67, 68 und so die bekannten Daten konzentriert und die historischen Ereignisse, wobei man natürlich sagen muss, dass vorher schon einige wichtige Sachen passiert sind, auch schon zum Beispiel 1960 gab es in München ziemlich starke Auseinandersetzungen von Jugendlichen mit der Polizei. Es gab die sogenannte subversive Aktion, die auch schon vor 68 entstanden ist, oder zum Beispiel der Sozialistisch-Deutsche Studentenbund, der 68 ganz wichtig war und auch schon vor 68 eben entstanden ist. Trotzdem hier so die wichtigsten Daten von damals, das ist eben erstmal der 30. April 1967, das habe ich jetzt nochmal reingenommen, weil Agnoli eben den Republikanischen Club mitgegründet hat. Und das eben keine studentische Organisation war und eben zeigen soll, dass auch Intellektuelle, aber auch eben Arbeiter und Arbeiterinnen damals organisiert waren und aktiv waren. So. Meistens wird eben der 2. Juni eben so als wichtiges Datum rausgehoben, weil da im Zuge von Protesten gegen den Schah von Persien Benno Ohnesorg erschossen wurde von einem Polizisten. Und das auch später zum Anlass genommen wurde, dass sich die sogenannte Bewegung 2. Juni, also eine bewaffnete Gruppe, gebildet hat, die eben eine Untergrundgruppe neben bekannteren Gruppen wie der Roten Armee-Fraktion und den Revolutionären Zellen war. 17, 18 Februar 68 war die bekannte Vietnam-Konferenz, da sieht man auch jetzt immer wieder die Bilder von damals. Die ist deswegen wichtig, weil Rudi Dutschke da die organisiert hat und da als Netzwerker aufgetreten ist und sehr bekannt war, ist da auch eine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit zwischen Senat, also Berliner Senat und der Konferenz gab. Da ging damals um Demos und Verbote von der Konferenz und Verbote von Demos. Dass Rudi Dutschke da eben so in der Öffentlichkeit war, hat dann eben auch im April dazu geführt, dass Rudi Dutschke ein Attentat auf ihn gemacht wurde. Der Angreifer hatte eine klar rechte Gesinnung und die Unterstützerinnen der Konferenz haben dann auch gesagt, so, dass es ganz stark mit der Hetze, die in der Presse gegen Rudi Dutschke war, zusammenhängt, dieses Attentat. Rudi Dutschke ist daran nicht gestorben, aber in den Spätfolgen, 79 dann. Und dieses Attentat hat eben dann auch zu den Osterunruhen geführt. Und die Osterunruhen waren in ganz Deutschland oder in der ganzen BRD damals, also in Westdeutschland, vom 11. bis 18. April. Und vor allem in Berlin auch, aber auch in anderen Städten wurde damals versucht, die Druckerzeugnis von der Springerpresse zu blockieren. Also da wurden dann auch Fahrzeuge angezündet und große Blockaden gemacht und versucht eben, dass die Zeitungen nicht ausliefern können. Ein zweites wichtiges Ereignis 68, was viele Leute auch bewegt und bewegt hat und Grund war, warum sie sich organisiert haben, war die sogenannten Notstandsgesetze. Da wurde am 11. Mai auch versucht, einen Sternmarsch auf Bonn zu machen, oder es wurde ein Sternmarsch auf Bonn gemacht. Damals ging es vor allem so um die Furcht vor einem autoritären Staat und dass Grundrechte ausgesetzt werden. Am 30. Mai wurden die dann auch verabschiedet, diese Notstandsgesetze, und beinhalten, die gibt es ja auch bis heute noch, beinhalten, dass im Notstand zum Beispiel das Briefgeheimnis ausgesetzt werden darf, dass die Freizügigkeit eingeschränkt werden kann, aber auch, dass zum Beispiel die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden kann. Genau, und als letztes wichtiges Datum ist dann die sogenannte Schlacht am Tegeler Weg, da werde ich auch gleich einen kurzen Filmausschnitt draus zeigen. Da ging es um eine Gerichtsverhandlung gegen Horst Mahler, dem vorgeworfen wurde, dass er bei diesen Osterunruhen eine federführende Rolle gehabt hätte und die mitorganisiert hätte. Und im Zuge dessen kam es eben zu dieser Schlacht am Tegeler Weg, was zum einen eine gewisse Konsolidierung der APO, also der außerparlamentarischen Opposition war, weil sie damit zeigen konnten, sie können auftreten als organisierte Gruppe und wirklich diesen Protest auf die Straße tragen. Aber gleichzeitig hat es eben zur Spaltung geführt, weil damals dann die Diskussion über Gewalt eben angestoßen wurde. Da werde ich später noch was dazu sagen. Gleich zu Beginn gibt es eben auch in dieser Gewaltdiskussion einen großen Unterschied zwischen April und November, weil es im April eben darum ging, Autos zu blockieren oder eben diese Auslieferung und eher sich gegen die Sachen gerichtet hat, während im November dann wirklich auch Personen, also die Polizei, angegriffen wurde. Also da sich so eine qualitative Änderung auf jeden Fall gab zwischen April und November. Der Filmausschnitt ist von, also ist eigentlich ein Video von 88, also 20 Jahre 68, aber mit vielen Ausschnitten von, oder diesen Agitationsfilm von 68. Charlottenburg, Landgericht Tegeler Weg. Für ein bisschen politisch gesehen, das war auch eine Spannung dabei und es war sehr viel Emotionales dabei. Und hatte dann irgendwie, wurde das Gitter vorne freigerissen und ich bin dann durch diese offene Stelle gegangen, da war so eine kleine Abriss Hausfläche und da habe ich ein paar Steine aufgesammelt, weil ich dachte, vielleicht kann der eine oder andere sie gebrauchen. Ich selber kann nicht werfen, ich schmeiße die Steine auf meine eigenen Füße. Und da kam plötzlich ein Polizist auf mich zu, der hatte meinen Parker an und hatte die Steine so in die Tasche gestellt und der fummelte dann immer an mir rum und riss mir die Arme aus den Taschen und dann polterten die Steine dann so. Und dann musste ich so lachen, weil ich das irgendwie von der Situation her ein bisschen komisch fand. Und dann war er eigentlich ganz freundlich und führte mich zur anderen Richtung hin, zum Tegeler Weg hin, zur Absperrung und sagte, los Mädchen, geh nach Hause. Und dann dachte ich so, ach, das war ja wohl noch nicht alles, irgendwie ist die Demonstration noch nicht zu Ende, du kannst nicht einfach, weil der dich da nach Hause schickt, auch brav nach Hause gehen. Das Anliegen ist noch nicht ausreichend vorgetragen. Ich rannte noch in einen Hausflur rein, weil ich dachte, es ist besser, du bist irgendwo im Hausflur, dann rennen die alle an dir vorbei. Aber in dem Hausflur standen nun leider Bewohner, die mit den Studenten nicht viel im Sinn hatten. Und die schmissen mich raus und sagten, sollst dein Fett abkriegen. Das hier wörtlich, ja. Und dann stand ich da so vor der Tür, wusste noch nicht richtig, tust du jetzt unbeteiligt oder wie machst du das? Aber irgendwo muss ein Polizist, der an mir vorbei hinter den anderen Studenten herrannte. Wohl gemerkt haben, so von der Kleidung her muss sie dazugehören. Dann kriegte ich einen mit dem Schlagstock ab. Tat ein bisschen weh, aber es war nicht übertrieben. Und habe mich dann sofort fallen lassen, weil ich dachte, ein toter Maikäfer ist immer noch besser als hier nun irgendwie wegzurennen. Und wenn ich so da lag und so ein bisschen so hochschielte, so wurde ich von einem anderen Polizisten hochgerissen. Und der nahm mich dann richtig brutal in die Mangel. Der versuchte mich so am Arm so über die Straße zu ziehen. Dann riss er, das Bild gibt es ja glaube ich auch nicht, riss er mich so, führte mich dann so ab, also auch ziemlich brutal. Ich musste nicht mal die Steine selbst ausbuddeln, die wurden mir immer vor die Füße geworfen. Irgendwie musste sich nur bücken und schmeißen und schmeißen und schmeißen irgendwie. Und das haben ja fast alle gemacht irgendwie, an vielen Ecken wurde geschmissen. Und es war natürlich ein völlig neuer Anblick zu sehen, dass die Bullen irgendwie gerannt sind. Vorher sind wir immer gerannt in völliger Panik. Und dass sie plötzlich mal die Hilflosen waren und sie die Ohnmächtigen waren und wir das Gefühl von Macht hatten, nachdem wir lange Zeit uns doch relativ ohnmächtig gefühlt haben, der Staatsgewalt gegenüber. Das war eigentlich das Neue und dieses, ich bin auch ein paar Tage später, wenn ich einen Polizisten gesehen habe, habe ich immer gesagt, denk an die 137 Kollegen, denn es waren 137 verletzte Polizisten mehr, als von unserer Seite verletzt war, sonst war es auch immer umgekehrt. Da kam dieser Macho raus, irgendwie, ne, so dieses, jetzt sind wir die Stärkeren oder so, völlig lächerlich und grotesk eigentlich. Ne? Aber so schnell hat sich das irgendwie auch im Geist verfestigt, dass man eben so gedacht und gehandelt hat. Der Gegensatz zwischen älteren Generationen. So. Genau, ich wollte kurz einen Eindruck von 68 mit dem Film geben und wie das damals so ausgesehen hat und so die Reflexionen der zwei Leute, die da im Video sprechen, um jetzt auch dann zu der außerparlamentarischen Opposition zu kommen, dem ersten Teil eben. Genau, Agnoli im 68er-Buch sieht vor allem zwei Strategien, die die APO damals hatte. Das ist die Willensbildung und die Provokation. Die Willensbildung, so wie er das versteht, bedeutet den Versuch der Emanzipation bereits in Hier und Jetzt zu verwirklichen. Also nicht zu warten auf einen späteren Zeitpunkt, sondern jetzt schon zu versuchen, in den Organisationsstrukturen und in der Politik die Emanzipation zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite die Provokation. Provokation deswegen, um aus der gesellschaftlichen Unbedeutsamkeit auszubrechen und eine Notwendigkeit zu schaffen, sich mit den Zielen der APO zu beschäftigen. Genau, worauf ich mich vor allem beziehe, ist der Text zur APO, so heißt er im Buch. Und der wurde bereits im September 68 von Agnoli verfasst und ist somit sowohl Zeitzeugendokument als auch eine Reflexion auf 68. Bevor ich da genau eingehe auf diese zwei Strategien, der Willensbildung und der Provokation, möchte ich aber noch kurz was zu der speziellen historischen Lage damals sagen. Und zwar, es war eine gesellschaftliche Situation, in der der Bruch nach 1945 weder reflektiert noch allgemein besprochen oder aufgearbeitet wurde. In einer solchen Situation stieß die Jugend auf eine öffentliche Nichtbesprechung des neu etablierten Systems und im Privaten ein Totschweigen der vergangenen Gräuel. In diese Verbindung mischte sich eine anbahnende wirtschaftliche Abwärtsspirale ein, die sich ebenfalls mit einer privaten Infragestellung des traditionellen Weges von Arbeit, also Produktion und Reproduktion, verband. In dieser Situation, meint auch Agnoli, war 68 nicht die ewige Rebellion der Jugend, die damit gelöst ist, dass die Jugend älter wird und somit aufhört, Jugend zu sein. In dieser Situation etablierte sich die APO zu einer Gegenposition zum parlamentarischen System. Die Sprengkraft und Wirkmächtigkeit erklärt sich zudem durch ihre Ablehnung des kapitalistischen Systems, also die Ablehnung des politischen wie auch des ökonomischen Systems, mit dem Wissen, dass beides sich gegenseitig bedingt. Den Parlamentarismus in Westdeutschland abzulehnen und dabei das triste Leben in der Produktionsmaschinerie zu hinterfragen, gehörten zusammen, waren zwei Seiten derselben Medaille. Also was ich damit ausdrücken wollte, ist, die historische Lage war einmal geprägt durch diese NS-Vergangenheit, die damals noch nicht wirklich aufgearbeitet oder besprochen wurde. Zum anderen diese Infragestellung von Arbeit, also dass es einfach normal ist, jeden Tag arbeiten zu gehen und diesen traditionellen Weg der Arbeit. Und dann eben der Parlamentarismus, also dieses neue System in Westdeutschland, was eben nach 45 so aufgebaut wurde, aber ohne wirkliche Legitimation für die Jugendlichen damals. Dazu kommt für Agnoli, dass es seiner Meinung nach in Deutschland ziemlich hohen Autoritätsglauben gab. Er meint, es liegt daran, dass es in Deutschland so wäre, dass diejenigen, die die Herrschaft innehaben, auch die Legitimation dazu besitzen würden. Also dass man glaubt, derjenige, der an der Macht ist, wäre wohl auch legitimiert dazu. Was er meint, in Frankreich und Italien anders wäre, da es dort zum Beispiel zum guten Ton gehört, Misstrauen gegen die Herrschenden zu haben. Dadurch ist die APO, die außerparlamentarische Opposition, von Anfang an als Außenseiter ausgegrenzt worden, weil sie eben gar nicht an diese Machtinstitutionen wollten, was sowohl Vor- und Nachteil war, was wir gleich sehen werden. Der Gegensatz zwischen älteren Generationen und jüngeren Generationen ist ein fundamentaler geworden. Und das ist kein Generationskonflikt, sondern es ist ein geschichtlicher Konflikt. Die Erfahrungen der Generation nach 45 sind andere geschichtliche Fundamentalerfahrungen als die, die von den 60er Jahren ausgehen. Und da beginnt halt ein Begriff von Arbeitsmoral, sich total aufzulösen. Diejenigen, die dort schuften sollen, die haben nicht mehr die Moral, zum Schuften zu gehen. Die haben sogar teilweise schon eine Moral oder eine Unmoral oder eine neue Moral entwickelt, um zuzupacken, was sie für sinnvoll halten, um ihr Leben zu produzieren. Ja, also. Es kommt noch hinzu was anderes, die ihre eigenen neuen Produktionsformen versuchen aufzubauen. Kleine Gruppenbildung, Kleinproduktion, die meinen, ich bin nicht mehr bereit, mein ganzes Leben der Arbeit zur Verfügung zu stellen. Es gibt eine grundlegende Differenz zwischen Arbeit und Leben. Die Menschen, jüngere Generationen besonders, fangen an, aber nicht nur jüngere, sondern auch viele ältere fangen neu an. Mensch, das Leben ist doch mehr wert, als nur schuften gehen. Ist doch mehr wert, als nur Lohn zu ergattern. Und das sind neue Qualitäten. Und diese neue Qualität ist die neue Keimform, und ich glaube, da würden wir übereinstimmen, jene neuen Wertsetzung und Zersetzung der alten Werte. Und da würde ich gerne von Ihnen hören, wie sehen Sie... Ja, ja, ich weiß. Ja, jetzt. Genau, das war dieser Ausschnitt von 78 von Rudi Dutschke, der hier zu Wort gekommen ist, neben Ihnen saß Daniel Cohn-Bendit, der vor allem in Frankreich sehr wichtig war bei den Studi-Protesten. Wodurch wir nun zu den oben genannten Strategien der APO kommen, Willensbildung und Provokation. Diese Strategien ergeben sich eben aus dem Mangel an Öffentlichkeit, den Außenseiter nun mal ausgesetzt ist. Denn das politische System bietet keinen Raum für fundamentale Opposition, und ich denke, das gilt auch bis heute. Daher auf der einen Seite die schrittweise und langsame Bewusstwerdung in kleinen Gruppen, ein Experiment, bei dem die Meinungsbildung allgemein und hierarchiefrei gestaltet wird. Auf der anderen Seite das Ausbrechen aus der Unsichtbarkeit durch Provokation. Genau, deswegen erstmal zu dem Begriff der Willensbildung. Agnoli sieht das vor allem in den Experimenten, die damals aufkommen. Zum Beispiel die Basisgruppen, die sich bilden, sowohl im politischen Bereich, aber auch in Unternehmen, an Hochschulgruppen und so weiter. Kinderläden, die zum Beispiel neu entstehen, wo versucht wird, eine anti-autoritäre Kindererziehung durchzusetzen, oder eben auch Gruppen, die beginnen, sich mit dem Geschlechterverhältnis auseinanderzusetzen. Also in diesem Experiment wird versucht, eben neue Formen der Produktion, wie Dutschke das hier auch im Video sagt, zu etablieren und neue Formen des Zusammenlebens zu finden. Also Produktion und Reproduktion zusammenzudenken. Das Ganze führt dann eben zu einer Strategie der Desintegration und, was ich am Anfang schon erwähnt habe, den Versuch, die Emanzipation im Jetzt schon vorwegzunehmen. Zu dem Begriff der Desintegration, das bedeutet im Prinzip, dass man versucht, sich selber bewusst zu werden über die eigene Position und zwar über die eigene Position sowohl im kapitalistischen System, also dass man eben ausgebeutet wird, aber auch als Bürger oder Bürgerin im Staat, wo man eben unterdrückt wird. Und das zu verstehen und sich erstmal bewusst zu werden, dass das die eigene Position ist und aus der heraus zu agieren. Ein kurzes Zitat von Agnoli. Die Desintegration der bestehenden Ordnung und das Experiment neuer Organisationsformen heißt die doppelte Aufgabe, die sich zumindest der bewusste Teil der APO stellt. Das verlangt auch nach einer doppelten Methode des Kampfes. Die Desintegration macht den Klassenantagonismus wieder sichtbar, das Experiment macht die Emanzipation schon jetzt praktisch. Die doppelte Aufgabe ist bestimmt nicht leicht. Wer bloß reformieren will, sich zu diesem Zweck der vorhandenen politischen, verfassungsmäßigen Organe bedient, braucht keine praktischen Experimente zu machen. Er begnügt sich in der Tat mit Plänen, Vorschlägen und Versprechungen. Die bewusste desintegrierende APO muss eigene Integrationsformen entwickeln, also freie Organisationsformen praktizieren. Sie sollen den abhängigen Massen zeigen, dass die Abhängigkeit kein unabwendbares Schicksal ist, dass auch ohne Herrschaft produziert werden kann und dass Kinder auch ohne Paternalismus erziehbar und sozialisierbar sind. Die andere Seite findet sich in den antiautoritären Kinderläden, in den fraglos schwierigen Arbeiten der Basisgruppen oder endlich in den ebenso schwierigen Versuchen, ein neues Verhältnis der Geschlechter. Das erstmal zur Willensbildung, um zu der zweiten Strategie, eben der Provokation zu kommen. Das hatte ich ja schon gesagt, dabei geht es darum, aus dieser Unsichtbarkeit hervorzubrechen und es unmöglich zu machen, eine Fundamentalopposition zu verschweigen. Also, dass es eine Notwendigkeit gibt, sich mit den Zielen der APO auseinanderzusetzen. Wobei wir sehen müssen, dass damals Provokation schon bedeutet hat, mit Flugblätter zu verteilen oder auch mit roten Fahnen zu demonstrieren. Also alles, was irgendwie die bürgerliche Ordnung und Sittsamkeit in Frage gestellt hat. Dabei hat sich dann natürlich, wie wir auch schon im Video gesehen haben, Gewalt relativ schnell als Mittel der Provokation herausgestellt, gerade eben im April und November. Und das hat dann eben auch schnell zu einer strategischen Diskussion der APO geführt und zu einer Spaltung. Agnoli setzt sich dann auch im 68er Buch an vielen Stellen mit dem Thema der Gewalt auseinander. Aber ich glaube, das Wichtigste ist schon in einem kurzen Satz zusammengefasst. Wer auf Gewaltanwendung von vornherein verzichtet, rettet vorsorglich sein Gewissen vor möglichen Konflikten, ohne jedoch das Problem der Gewalt gesellschaftlich zu lösen. Auf den Begriff gebracht heißt dies, was die Problematisierung der Gewalt bei den Linken zum eigentlichen Problem macht, ist genau der Umstand, dass für ihre Gegner Gewalt kein Problem ist. Das bedeutet, wenn von vornherein auf Gewaltanwendung verzichtet wird, kann man sich moralisch auf einen guten Standpunkt stellen, aber an dem Grundproblem, dass Gewalt objektiv in der Gesellschaft vorhanden ist, ändert eine solche Meinung nun nichts. Dabei ist aber klar und auch den Protagonisten und Protagonistinnen von damals, dass man mit Gewalt Sympathien verspielt, aber eben diese Provokation ausbleibt und man keine Öffentlichkeit bekommt. Und dass eben der gewaltlose Flügel oder diejenigen, die gegen die Gewalt eingetreten sind, auch keine Alternativen geboten haben, wie man diese Provokation und diese Öffentlichkeit eingeschafft. Allerdings schafft Agnoli auch schnell den Bogen dahingegen, dass es nicht um die Frage der Gewalt alleine geht, sondern eben um den Inhalt von Politik und deren Vermittlung, so wie die Bewusstmachung des politisch-ökonomischen Zustandes. Und dabei sieht er eben, dass die Studenten und Studentinnen dieses Projekt umgesetzt haben oder da eben eine wichtige Rolle gespielt haben, weil sie zwar in diesem Konkurrenzsystem eingebunden waren an der Uni, aber dennoch ziemlich viel Zeit und Raum hatten, sich mit dem System und der eigenen Stellung im System zu beschäftigen. Genauso waren es eben die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen, die das noch die Möglichkeit hatten, weil sie eben nicht vollständig integriert waren. Aber dennoch gab es einen klaren Unterschied zum Beispiel zu Frankreich, wo eben tatsächlich im Mai 68 ein Generalstreik ausgebrochen ist, wo sich 8 Millionen Menschen beteiligt haben. Das heißt, in Frankreich hat es tatsächlich geklappt, das System oder ja, den Staat so eine Krisensituation zu bringen, auch mit Schwierigkeiten natürlich. In Deutschland hat das nicht funktioniert. Agnoli gibt auch keine klare Antwort in seinen Texten, warum das in Deutschland nicht funktioniert hat. Ich würde sagen, auch aus dem, was ich von ihm kenne, dass eben daran liegt, dass die Menschen sehr stark integriert waren in das System und vor allem auch diese Identifikation mit der Sozialdemokratie, die es in Deutschland gab, also dieser Glaube an die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften, die nicht dazu geführt haben, dass die Leute wirklich protestieren und auf die Straße gehen. So lässt sich kurz gefasst die Politik der APO als desintegrierendes Element beschreiben, das also das kapitalistische Wirtschaften in Frage stellt, analytisch sehr ausgeprägt und gleichzeitig in neuen Räumen politische Strategien entwickelt, die die Emanzipation im Jetzt vorwegnehmen will. Öffentlich zum Ausdruck kommt diese Politik in einer störenden Bewusstmachung, also der Versuch zu opponieren, aber mit Recht die beste Form der oppositionellen Arbeit in der Bewusstseinsschaffung der vielen zu sehen und dadurch das System zu desintegrieren. Das ist ein Organisationsprinzip, das die dialektische Verbindung von Disziplin und Ungehorsam vereinbart. Natürlich sieht Agnoli dann auch, dass es, das Ganze nicht in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern dass es da natürlich auch Kritik an der APO gibt und natürlich auch Reaktionen. Die will ich auch noch kurz vorstellen. Einmal sieht er, dass die APO wirklich versucht hat, Veränderungen anzustoßen, aber dass sie gar nicht diejenigen waren, die irgendwie so an den Hebeln des Systems sitzen, sondern dass dann doch eher die Arbeiter und Arbeiterinnen damals gewesen wären und die sich aber nicht beteiligt haben, sondern da eher die Masse der Menschen von Unterordnung und Disziplinierung geprägt waren und dass die Leute eben erstmal sozusagen ein politisches Bewusstsein entwickeln müssten, um dann auch wirklich aktiv zu werden. Er sieht zwar, dass die Linken von damals einen gemeinsamen Kern hatten, und zwar nicht an der Politik des Staates, sondern an den Institutionen teilzunehmen, sondern eben zu versuchen, Bewusstsein zu schaffen, aber sie stark fraktioniert waren. Die wichtigsten Gruppen oder die präsentesten Gruppen, die Agnoli für diese Zeit ausmacht, sind vor allem die Leninisten und die Kommunisten. Und die eben auch keine Lösung dafür gefunden haben, dass sie eben propagiert haben, zu versuchen, in Basisgruppen und dezentral zu arbeiten, aber gleichzeitig gegen ein System der globalen Macht, wie Agnoli das ausdrückt, vorzugehen. Also wie es möglich ist, dezentral sich zu organisieren, aber trotzdem eine breite solidarische Basis zu haben, die sich unterstützt, aber nicht so irgendwie in der Zentralisierung zu kommen. Das Hauptproblem ist allerdings, dass die APO völlig chaotisch war. 68 war ein Aufbruch, eine Explosion und es galt diese zu bündeln, um zu einer organisierten Struktur zu kommen. Denn Ziel es sein müsste, ein Ausbruch, der von einem hohen Grad an Bewusstheit, politischer Organisation und gesellschaftlich-technischer und ökonomischer Vorbereitung der Massen begleitet wird. Genau, das erstmal zu seiner Kritik an der APO und dann natürlich die Reaktionen, auf die sie gestoßen sind. Da will ich vor allem zwei Sachen rausheben, das ist eben die Repression auf der einen Seite und das sogenannte negative Integrationspotenzial. Ich glaube, Repression ist ziemlich klar. Entweder wird versucht, eine Befriedigung zu schaffen, das heißt zum Beispiel über Gewerkschaften den Leuten irgendwie kleine Zugeständnisse zu machen und zu versuchen, mehr Urlaub, mehr Lohn oder so, ohne wirklich an die Grundprobleme des Problems zu gehen. Oder sie wurden halt ausgeschalten. Das hat man dann vor allem in den 70ern gesehen mit Berufsverboten, dass da viele Leute eben ihren Arbeitsplatz verloren haben. Oder gerade später, dann Ende der 70er, dass alles, was irgendwie mit Rote Armee-Fraktion zu tun hatte, eben unter Repression gelitten hat. Das Zweite, was er beschreibt, ist das sogenannte negative Integrationspotenzial. Das ist im Endeffekt so eine Sündenbockstrategie, wo man einfach sagt, schuld sind die anderen und da oft auch eben sagt, schuld sind Minderheiten, was dazu führt, dass man dadurch, dass die anderen schuld ist, sagen kann, naja, ich bin ein guter Staatsbürger, Staatsbürgerin oder ich bin eigentlich die gute Person und die anderen sind schuld und man schiebt das eben auf einzelne Leute ab oder auf Gruppen, anstatt irgendwie eine Systemproblematik auszumachen. Genau, zusammenfassend kann man also sagen, es war eine besondere gesellschaftliche und historische Situation, in der 68 eben stattgefunden hat. Es gab diese zwei Strategien, die Willensbildung und die Provokation, und natürlich sind die Leute auf Probleme gestoßen, sowohl intern in ihrer Form, wie sie sich organisiert haben, aber eben auch die Repression, die damals stattgefunden hat. Das erstmal zur außerparlamentarischen Opposition, wodurch ich zum zweiten Teil des Vortrags komme, die Faschismusanalyse Agnolis. Ich habe das deswegen für den Vortrag rausgenommen, weil das für die 68er selber, wie ich ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, sehr wichtig war als Nachkriegsgeneration, sich damit auseinanderzusetzen, aber eben auch für Agnoli eins seiner Hauptthemen war. Also er hat ein Buch geschrieben, das heißt Faschismus ohne Revision, was sehr, sehr spannend ist, weil er eben aus Italien ist und sich da stark mit dem italienischen Faschismus auseinandersetzt, aber eben viele Parallelen zum deutschen Nationalsozialismus auch zieht. Und er selber hat den Begriff noch nicht geprägt, aber später gab es dann auch den Begriff des Postfaschismus, also der Annahme, dass es eben in ehemals faschistischen Staaten doch auch Kontinuitäten gibt oder Sachen, die sich fortsetzen. Und genau das beschreibt Agnoli eben auch. Ich werde gleich einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Ich finde ihn auch ein bisschen schwierig, weil das so die Anstalt von letzten Jahr ist und das so ein bisschen eine Klamauk-Sendung ist. Aber es verdeutlicht doch ziemlich gut diese Kontinuitäten nach 45, was sie da zeigen. Und es zeigt eben auch, wie heute mit dem Thema sich auseinandergesetzt wird und das Thema aufgearbeitet wird. Jetzt kommt wieder die alte Geschichte, oh ja, das Parlament damals war halt eben noch ein bisschen angegammelt. Nicht? Klar, da gab es ein paar braune Stellen, okay, ja, aber wir hatten ja nichts damals. Nicht? Ja, wir kommen nach dem Krieg, da waren wir eben, da mussten wir eben zurückgreifen auf Ernst Achenbach. Wen? Ernst Achenbach, FDP-Abgeordneter und während des Dritten Reichs in der Botschaft in Paris tätig. Ja, Diplomat, was wir da schon gemacht haben, Papierkram. Ja, Papiere für Deportationen nach Auschwitz. Also wie gesagt. Gute Mitarbeiter waren damals schwer zu bekommen, am Anfang. So Anfang? Achenbach war bis 76 FDP-Abgeordneter. Gut, das wird bestimmt irgendein Hinterbänkler gewesen sein. Im Vorstand der FDP-Fraktion. Was hat man da schon zu sagen? Er hat im Auswärtigen Ausschuss dafür gesorgt, dass Nazimörder nicht nach Frankreich ausgeliefert werden. Okay, gut, das war jetzt ein FDP-Mitglied. Unter vielen. Achenbach war Teil einer Nazi-Clique, genannt Naumann-Kreis, der in den 50ern bewusst systematisch die FDP unterwandert hat. Ja, aber da in der FDP werden ja bestimmt auf Widerstand gestoßen sein, nicht? Nein, auf andere Nazis. Ah. Auf andere Nazis, verstehen ja. Sie? Auf zum auf andere Nazis. Ja, aber warum? Ja, zum Beispiel auf den Stellvertreter von Heydrich, ja, und auf den Referenten von... Lassen wir die FDP, das ist ein Sonderfall, die FDP war ja immer schon, flexibel, aber gut, gut, Sie haben recht, ja. Nehmen wir doch einen CDU-Mann, Theodor Oberländer. Ja. Der war während des Dritten Reichs Experte auf dem Gebiet der Ostforschung. Ja, sehen Sie einen Wissenschaftler, was wird der schon? Ich meine, Ostforschung, das war ja bestimmt... Ethnische Säuberung in Polen. Okay, das ist nicht gut. Aber danach hat er doch... Danach war er Minister für die Angelegenheiten der Vertriebenen. Ja gut, auf dem Gebiet kannte er sich zumindest aus. Heinz Reinefahrt. Was? Ah, der sieht doch ganz... aus. Der Schlechter von Warschau hat den Aufstand im Warschauer Ghetto niederschlagen lassen. Einer der schlimmsten Kriegsverbrecher des Dritten Reiches. In der Bundesrepublik saß er dann. Im Knast? Im Kieler Landtag. Aber zumindest war er nicht im Bundestag. Aber ich meine, das waren jetzt schreckliche Einzelfälle. Einzelfälle. Was denn hier? Was ist das jetzt? Das sind die Einzelfälle. Bundestagsabgeordnete, die alle NSDAP-Mitglied waren. Das ist hier... Oh Gott, ja. Sehen Sie, kann jetzt nicht mal Schluss sein mit dieser Vergangenheit? Das ist doch jetzt... Die waren doch bestimmt nicht alle Nazis. Sie haben recht. Das waren noch nicht alle Nazis. Da fehlt ja zum Beispiel noch Hans Klopke. Der war Nazi, obwohl er gar nicht in der NSDAP war. Er war maßgeblich bei der Ausfertigung der Nürnberger Rassengesetze. Gut, aber der hatte doch keinen großen Einfluss auf die Bundespolitik. Er war Adenauers Kanzleramtschef. Okay, ein braunes Schaf in der Regierung macht noch keinen... Landwirtschaftsminister Ertl, Innenminister Zimmermann, Wirtschaftsminister Schiller... Außenminister Genscher, Bundeskanzler Kiesinger und die Bundespräsidenten Scheel und Karsten. Ja, jetzt stopp. Also da sind manche, die sind mit 17 in die NSDAP eingetreten für ein paar Monate. Ja, Sie meinen also, das Nazireich ist rechtzeitig zusammengebrochen? Nein, Sie... Stopp! Was Sie hier machen, ist ganz klar. Sie stellen verwirrte Jugendliche neben Massenmörder. Das kann man nicht machen. Gut, Punkt für Sie. Was? Ich gebe zu, das kann man nicht machen. Auf der anderen Seite, sagen Sie mir, wie viele Monate muss man Mitglied gewesen sein, um dann richtiger Nazi zu sein? Ja. Und abgesehen von den einfachen Mitgliedern, ich kann Ihnen Tausende von Menschen nennen, die unter Hitler zur Elite gehört haben und später in der Bundesrepublik maßgebliche Positionen besetzt haben. Ja, vielleicht machen Sie das. Warum zählen Sie das denn alles auf? Wissen Sie, was Sie hier machen? Sie verharmlosen die AfD. Sie nehmen den Schlechter von Warschau, da sieht doch der Gauland aus wie ein Wackeldackel. Warum ich das mache? Weil Sie hier immer kopflos rumrennen und sagen, wehret den Anfängen, weil Sie nicht begreifen, dass das Denken von Gauland und Co. eine Fortsetzung ist. Genau, das kurz als Einstieg, um so ein bisschen verdeutlichen, was eigentlich so die damalige Situation war. Ich werde jetzt auf drei Aspekte von Agnolis Faschismusanalyse eingehen, die er eben im 68er-Buch konkret benennt. In dem Buch Faschismus und eine Revision ist das natürlich noch deutlich ausführlicher. Das ist eben die Unterscheidung zwischen faschistisch und faschistoid, der Kooperatismus und die Frage nach Terror und Gewalt. Zu dem ersten Punkt, faschistisch und faschistoid, das war eben in den 60er, 70er Jahren ganz wichtig auch, weil eben der Fehler begangen wurde zu sagen, die BRD sei faschistisch. Das war sie weder damals noch eben heute. Denn was Bernioli faschistisch ist, werde ich gleich vorstellen, das ist eben der Kooperatismus und Terror und Gewalt. Allerdings, was klar ist, was ich am Anfang schon erwähnt habe, ist, dass diese Kontinuitäten, die nach 45 weiter bestanden haben, die müssen genau untersucht werden. Und gleichzeitig ist eben faschistoid so einiges in der BRD der 60er Jahre und faschistoid will sozusagen bezeichnen, dass es bestimmte Tendenzen in die Richtung gibt, dass in Krisensituationen doch wieder faschistische Methoden angewendet werden. Also sobald der Staat in eine Krisensituation kommt, dann wendet er halt faschistische Methoden an. Das zeigt zum Beispiel, was ich eben erwähnt habe, das Notstandsgesetz, dass eben nur in diesen Krisensituationen dann eben Sachen wie das Militär eingesetzt wird oder dass Freiheitsrechte ausgesetzt werden oder Grundrechte. Und dann unterscheidet Agnoli eben nochmal bei faschistoid in gesellschaftlich und staatlich. Bei gesellschaftlich meint er so eine gewisse Menschenfeindlichkeit, wie zum Beispiel die soziale Kontrolle oder die Vorverurteilung von Linken oder auch die Verlegung von demokratischen Entscheidungen an Fachleute oder ähnliches. Also das eben auf so einer gesellschaftlichen Ebene und auf einer staatlichen Ebene meinte das eben strukturell. Das ist zum Beispiel sowas wie die totale Überwachung, die totale Verwaltung, die Vereinnahmung von Gesellschaft durch den Staat, also dass sozusagen alle Konflikte, die gesellschaftlich bestehen, irgendwie staatlich, gesetzlich geregelt werden sollen oder auch sowas wie Verstaatlichung von Gewerkschaften. Also eben genau dieser Unterschied zwischen faschistisch und faschistoid, den ich zum ersten Mal herausstellen wollte, weil der für die damalige Diskussion auch wichtig war. Was aber Agnolis Kernelement ist bei seiner Faschismusanalyse, ist der sogenannte Kooperatismus. Das ist ein ziemlich kompliziertes und komplexes Thema, deswegen will ich das nur kurz erwähnen. Was er sich da vorstellt, ist sozusagen eine Drittelparität, das heißt, es gibt Arbeiter- und Unternehmersyndikaten und die Regierung, die sitzen eben jeweils zu einem Anteil in einem Gremium und versuchen, die ganze Wirtschaft und den ganzen Staat zu organisieren und zu lenken. Der Sinn dabei ist, dass diese Logik, dass dieser Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit verrechtlicht wird, also diese Logik, dem Kapital die Arbeitskraft und der Arbeitskraft die Ausbeutung, dass das eben in so eine rechtliche Struktur kommt, damit dieser Gegensatz nicht ausbricht, dass eben nicht versucht wird, dieses System zu ändern. Aber das ist halt nur notwendig, oder das funktioniert halt nur dann, wenn eben die Arbeiter und Arbeiterinnen eben auch integriert sind in das System und sozusagen kapituliert haben und gar nicht versuchen, neue Kampfformen zu entwickeln oder irgendwie dagegen vorzugehen. Man muss dabei sagen, er analysiert das anhand des italienischen Faschismus. Aber es hat historisch nie so ganz stattgefunden. Also es gab zum Beispiel in Italien tatsächlich einen Kooperationsminister und es gab dieses Gremium und diesen Versuch, das so zu organisieren, eben mit dieser Drittelparität. Aber im Endeffekt war dann doch so die Situation, dass die Unternehmen sich nicht wirklich reinreden haben lassen. Gleichzeitig muss man sagen, dass hier einen ganz klaren Unterschied auch zu Deutschland gab, weil in Deutschland eine andere Logik vorgeherrscht hat im Nationalsozialismus, und zwar gab es da eben diesen Begriff der Volksgemeinschaft. Es wurde gar nicht unterschieden zwischen Unternehmern oder Arbeiter und Arbeiterinnen und so weiter, sondern alle haben eben zu dieser Volksgemeinschaft gehört. Und zudem gab es in Deutschland eben nochmal den Antisemitismus, wo unterschieden wurde zwischen dem sogenannten raffenden und schaffenden Kapital, also das sozusagen das gute deutsche schaffende Kapital und das negativ jüdische raffende Kapital, was natürlich Schwachsinn ist, aber das ist eben diese vorherrschende Ideologie im Nationalsozialismus. Um dann nochmal das zweite wichtige Merkmal für Agnoli, was Faschismus eigentlich ist, ist eben Terror und Gewalt. Und da eben auch in Deutschland war es eben so, dass Faschismus und dass Terror und Gewalt mit dem Staat zusammengefallen sind im Faschismus, dass es eben überall präsent war. Das ist aber die spezifische Ausprägung des Nationalsozialismus gewesen. Denn bei Agnoli geht es beim Faschismus eher, oder er analysiert den Faschismus so, dass es eine jederzeit mögliche Mobilisierung von Terror und Gewalt gibt. Also dass es immer, wenn das System irgendwie gestört wird, dann wird Terror und Gewalt mobilisiert und gegen die Leute vorgegangen. Aber solange eben die Menschen integriert sind und sich anpassen, ist das gar nicht notwendig. Und da unterscheidet er eben auch nochmal zwischen Deutschland und Frankreich. Dies liegt insbesondere daran, dass der faschistische Staat zwar seine demokratischen Funktionen verloren hat, aber die kapitalistische Produktion sich weiter fortsetzt. Solange der Faschismus die Ökonomie also nicht einschränkt, sondern sogar zur möglichen Krisenlösung beiträgt, wird auch der Gegensatz von Kapital und Arbeit nicht deutlich. Daher auch Agnolis Einschätzung, dass der Kapitalismus zwar zum Faschismus führt, aber dies in seiner Allgemeinheit zu wenig ist und genau spezifiziert werden muss, wie sich eben Ökonomie und Politik ergänzen. Im Faschismus bleiben nämlich gewisse bürgerlich-kapitalistische Qualitäten erhalten und es läuft nicht unbedingt auf dem autoritären Führerstaat hinaus. Diese Ebene hilft uns vor allem in der Gegenwart genauer zu analysieren, wie sich liberal-demokratische Staaten in faschistische Richtungen umbauen, ohne allerdings Änderungen der Produktion vorzunehmen. Und ich glaube, das könnte man sich heute eben ziemlich gut auch angucken, zum Beispiel an Ungarn, oder auch generell, was gerade in Europa passiert, dass es eben auf so einer politischen Ebene zu einem Rechtsruck und einer Verschiebung nach rechts kommt, dass sich aber eigentlich an dem ökonomischen System und dem Kapitalismus, auch trotz der Wirtschaftskrise, die eben stattgefunden hat, nicht wirklich Änderungen stattfinden. Also dass sich diese Verschiebung eben auf der politischen Ebene stattfinden, und die Frage dann wäre, ob das nicht auch ein Grund ist, um sozusagen die Wirtschaft zu stabilisieren, oder ob da nicht wieder so Synergieeffekte entstehen. Kurz zusammengefasst, der Faschismus muss nicht zwingenderweise aus Gewalt und Terror bestehen. In Deutschland war das im Nationalsozialismus so, aber das ist eben die spezifische historische Ausprägung. In der allgemeinen faschistischen Theorie genügt es, dass Gewalt und Terror jederzeit mobilisierbar sind. Agnoli schreibt dann natürlich auch was zu Antifaschismus. Ich will hier nur kurz so seine Grundgedanken dazu zusammenfassen. Die Emanzipation muss den Umschlag in den Faschismus verhindern. Allerdings reicht es nicht aus, das bestehende System zu erhalten, denn der bürgerliche Staat ist kapitalistisch, und wenn die Krisenlösung nicht funktioniert, schlägt er eben um in Faschismus. Also reicht es nicht, den bürgerlichen Staat zu erhalten, sondern die Überwindung des Kapitalismus ist notwendig, um die Möglichkeit des Faschismus zu zerstören. Das bedeutet aber nicht, dass es reichen würde zu sagen, der Kapitalismus führt zum Faschismus, also muss der Kapitalismus abgeschafft werden, sondern es muss trotzdem die historische Erscheinungsform genau betrachtet werden, wie eben die faschistische Theorie oder eben die faschistoiden Tendenzen. So viel erstmal zur Agnolis Faschismusanalyse, um nun zum letzten Teil zu kommen. Ich habe das ja schon angedeutet, ich habe das ein bisschen verändert heute. Ich habe den Vortrag jetzt schon dreimal gehalten, habe ich immer so Agnolis subversive Theorie, das werde ich gleich erklären, was das ist, gegenübergestellt zu seiner Klassenautonomie. Ich wollte aber heute, weil ich eben heute hier im libertären Laden bin, ein bisschen was zu Agnolis Bezug zum Anarchismus sagen, denn Agnoli wird eben oft auch als libertärer Marxist bezeichnet, und das fand ich ganz spannend, da nochmal ein bisschen was dazu zu sagen heute. In dem Buch 68 gibt es eben auch einen Text, der heißt Marx, der Staat, die Anarchie, und da beschreibt Agnoli sozusagen oder fasst er zusammen, was er so die vier wichtigsten Positionen bei Marx sieht, und die werde ich jetzt kurz vorstellen. Das ist erstens die marxische Analyse des kapitalistischen, der kapitalistischen Produktion. Zweitens die Feststellung, dass die kapitalistische Produktion zerstörerisch ist und daher abzuschaffen ist. Die Negation des Staates und die Unbedingtheit einer revolutionären Perspektive. Bei dem ersten Punkt, in der Analyse von Marx, wie die kapitalistische Produktion funktioniert, meint Agnoli, da hat er ziemlich gut gearbeitet und es braucht nur ein paar Ergänzungsarbeiten. Im zweiten Punkt, dass die kapitalistische Produktion zerstörerisch ist und daher abzuschaffen, dabei will Agnoli auf drei Umstände vor allem hinweisen. Erstens, dass es eben im Kapitalismus zur Ausbeutung kommt. Zweitens, dass es im Staat zur Unterdrückung kommt. Und drittens, dass dieses System der Produktion zur Zerstörung der Natur führt, also zur Zerstörung unserer Grundlage, auf der wir leben. Die Negation des Staates, was ein ganz wichtiges Thema bei ihm ist, er hat eben auch ein Buch geschrieben, Der Staat des Kapitals. Und da will er vor allem sagen, dass der Staat zum einen diese Reproduktion, also dass die Menschen halt weiter arbeiten können, und sich reproduzieren können, dass der Staat das eben organisiert, und zum anderen, dass der Staat eben der spezifische Zusammenschluss ist, wie die Menschen sich organisieren, oder falsch ausgedrückt, Entschuldigung, dass der Staat eben der spezifisch-politische Zusammenschluss ist der Menschen, also dass das die Form ist, die sie eigentlich ihrer Gesellschaft gegeben haben. Und dass dieser Staat eben dadurch, dass er die Produktion unterstützt und voranbringt, und gleichzeitig eben der Gesellschaft die politische Form gibt, führt er eben nicht zu einer Gesellschaft der Freien und Gleichen und muss daher abgeschafft werden. Also mit dem Staat ist das nicht zu machen. Um so zum letzten Punkt zu kommen, wenn wir also erstens wissen, wie die kapitalistische Produktion funktioniert, zweitens erkannt haben, dass sie zur Ausbeutung, Unterdrückung und Zerstörung führt, und wir drittens wissen, dass die Organisierung der Gesellschaft in einer staatlichen Form diese Probleme mitverantworten und der Staat negiert werden muss, stehen wir viertens vor dem Problem, wie wir diese Veränderung erreichen wollen. Und da ist Agnolis Antwort natürlich nicht überraschend, es ist die Revolution. Also mit dem Zitat von Marx gesprochen, es gilt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Allerdings ist diese Veränderung der Verhältnisse im Moment ziemlich schwierig denkbar. Für Agnoli sind wir nämlich in der nachrevolutionären Phase, in der wir gezwungen sind zu überwintern. Drei Strategien gibt er für diese Zeit des Überwinterns vor. Das ist die Nadelstichtaktik, die Maulwurfsarbeit und die Subversion. Nadelstiche bedeutet bei ihm, ich erkläre das kurz, Nadelstiche bedeutet bei ihm jede Form des Protests, der Autoritätsverweigerung, der Infragestellung von gegebenen Normen. Das Gegebene also nicht hinnehmen und sich immer wieder dagegen zur Wehr zu setzen. Denn eben auch einige Nadelstiche können irgendwann unerträglich werden. Der Maulwurf, also die Maulwurfsarbeit, gräbt erstmal philosophisch. Wie Agnoli das beschreibt, ist, das ist eine Arbeit, die man auf sich nimmt, ohne zu wissen, ob sie überhaupt zu einem guten, das heißt zu einem wirklichen Ende führt. Es ist eine Arbeit, die sich zwar an sich lohnt, aber lohnt sie sich auch in der geschichtlichen Perspektive der Entwicklung einer anderen Gesellschaft. Das heißt, es ist eine Arbeit, die man auf sich nimmt, wenn man erkennt, dass sie wichtig ist, aber ob sie eben Erfolg hat, wie wir das am Anfang gesehen haben, ist eine andere Frage. Und die dritte Strategie ist eben die Subversion. Er hat eben auch ein ganzes Buch dazu geschrieben, die subversive Theorie. Wichtig ist dabei, dass Herrschaft in Frage gestellt wird und dass man gleichzeitig Fortschritte, die schon errungen wurden, sowohl theoretisch als auch praktisch erhält. Und ich will das an Juli selber erklären lassen. Er macht das. Ich habe da drei Ausschnitte aus dem negativen Potenzial, wo er das erklärt, was Subversion ist. Ich fange nicht mit Adam und Eva, sondern mit Eva an. Denn Adam war kein subversives Element, sondern Eva war die eigene Subversion. Man muss zuletzt den Begriff klären, weil auf Deutsch Subversion sich koppelt immer mit Zerstörung und etwas Negatives. Interessant ist, dass in der italienischen Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, auszustören, aber um zu erneuern. Während auf Italienisch es einen Begriff gibt, den es leider auf Deutsch nicht gibt, die Eversion. Die Eversion, das ist die eigentliche Zerstörung, eine für richtig gehaltene Ordnung. Im Deutschen, Subversion ist Zerstörung immer eine für richtig gehaltene Ordnung. Ich habe eben von der Subversion einen anderen Begriff. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen markt geknechtet werden. Insofern fange ich mit Eva an, denn Eva litt unter dem Verbot Gottes zu wissen, was gut und böse ist. Da kam die Schlange, die für eine Sekte des früheren Christentums, für die Ophiten, die Schlange war nicht die Verkörperung des Bösen, sondern die Vorbildname Christi. Denn Christus hat gezeigt, was gut und böse ist, und die Schlange sagte Eva, isst den Apfel, dann weißt du, was gut und böse ist, was Gott erstaunlicherweise, oder vielmehr nicht erstaunlicherweise, verboten hatte. Also deshalb fange ich mit Eva an. Man kann sagen, schon der Gebrauch des Wortes Subversion ist subversiv, weil die staatliche Wirklichkeit, in der wir leben, und die Gesellschaft, in der wir leben, jede Form der Umkehrung der Ordnung für gut gehalten wird, in der Tat bekämpft. Insofern ist Subversion ist etwas, was auf sich nehmen muss, die Gefahr der Verfolgung. Dann ist ruhig. Wir leben in einer Gesellschaft, die Subversion nicht akzeptieren kann. Also ist sie umso notwendiger. Man muss also die Notwendigkeit einer Praxis oder einer Theorie nicht sehen anhand der tradierten Ordnung, sondern im Gegensatz zur tradierten Ordnung. Das, was auch übrigens die Dissidenten, die Ketzer im Mittelalter gegen die Kirche gemacht haben. Die tradierte Ordnung wird immer als ein Gut für sich betrachtet und wir müssen uns überlegen, ob das richtig ist. Da beginnt schon die Reflexion. In der Überlegung, ob das richtig ist, in der Überlegung, warum es nicht falsch sein kann. Und sagen wir, die allgemeinen Parameter, um das festzustellen, liegen immer in der Frage, dient der Theorie, dient der politischen Praxis, der Ruhe, der Ordnung, der Sittlichkeit, des Wohlstand, dem Wohlstand, oder dient sie der Befreiung? Natürlich ist die Befreiung in diesem Fall etwas sehr Schwieriges, denn wie kann man eine Masse von Konsumenten klar machen, dass sie sich auch vom Konsumzwang befreien sollen? Ich meine, wir sind auch, ich auch, sie auch, wir sind alle unter diesem Konsumzwang. Es ist sehr schwierig, das zu machen. Das ist also die Emanzipation ist die berühmte schwierige Sache, die berühmte einfache Sache, die so schwierig zu machen ist. Auch den Alltag in dieser Form der Subversion begreift. Ich sage immer wieder, das ist keine Frage der großen Politik, auch des Alltags. In den Schulen, in der Familie, in der Beziehung zu den Mitmenschen, muss man sehen, inwiefern man in der Lage ist, das ist ein sehr schwieriges Geschäft, in der Lage ist, diese berühmte Freiheit und Gleichheit zu praktizieren. Nicht nur in der großen Theorie, wirklich im Alltag. Die Emanzipation, gesehen als Ziel, eine menschliche Entwicklung, Geschichte menschlicher Entwicklung, die Emanzipation beginnt in der Tat im Alltag. Das ist also keine große Idee, auch eine große Idee, aber man soll diese große Idee gewissermaßen auf den Boden bringen. Dort, wo wir jeden Tag leben, sind wir in der Lage, bin ich als Vater in der Lage, wirklich emanzipiert zu sein gegenüber meinen Kindern? Ist der Lehrer in der Schule in der Lage, emanzipiert zu sein gegenüber den Schülern? War ich als Universitätsprofessor emanzipiert? Genau. Das kurz zu Agnolis Begriff der Subversion und wie er sich das vorstellt. Ich hatte ja schon gesagt, dass er der Meinung ist, wir wären gerade in einer nachrevolutionären Phase und müssten überwintern. Dazu will ich noch sagen, dass ja bekannterweise nach dem Winter auch der Frühling kommt, also die Hoffnung auf jeden Fall nicht suspendiert ist, auch nicht mit Agnoli. Genau, zum Abschluss wollte ich dann eben für heute nochmal kurz was sagen, warum Agnoli eigentlich als libertärer Marxist bezeichnet wird und an welchen Stellen seiner Theorie sich das eigentlich ausdrückt. Gleichzeitig ist es auch im Kontext von 68 ganz interessant, weil wenn wir uns angucken, was die APO damals gemacht hat in ihrer Praxis, also gerade auch die Basisarbeit und die Formen der Proteste, die sie gewählt haben, dann ist das eher eine anarchistische Praxis, die sie da hatten. Gleichzeitig ist aber bei ihnen ganz klar gewesen, dass sie immer wieder diesen marxistischen Sprachgebrauch hatten und sich stark mit Marxismus auch beschäftigt haben. Genau, Agnoli selber macht nicht so eine Marx-Analyse oder so eine Marx-Exegese, sondern will das eigentlich weiterentwickeln. Das ist so sein Ansatz. Das ist so die Theorie, dass Marx eben sich mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt hat und das Kapital geschrieben hat. Und dann fehlt eigentlich auch noch die Auseinandersetzung mit der Politik und ein Buch der Politik sozusagen. Er widerspricht ja an vielen Stellen auch so einer klassischen Marx-Interpretation, gerade dann, wenn es um anti-autoritäre Positionen geht. Zudem, das schreibt er auch ganz, ganz explizit und kommt auch in mehreren Interviews mit ihm rüber, findet er es problematisch, dass es überhaupt so eine Trennung zwischen Anarchismus und Marxismus gibt. Und er führt das eben auf die Erste Internationale und die Auseinandersetzung zwischen Marx und Bakunin zurück und meint eben, dass Marx und Bakunin selber autoritäre Knochen, wie er das nennt, waren. Und plädiert dann auch an vielen Stellen für einen anarchistischen Kommunismus oder eine kommunistische Anarchie. Und so die Positionen, an denen das ziemlich deutlich wird, wo er sich da unterscheidet oder wo er da eben als libertärer Marxist bezeichnet werden kann, wäre erstens, dass er eben für einen direkten Kampf gegen Herrschaft und Unterdrückung etabliert, also nicht so eine Idee davon hat, dass man erst eine Organisation aufbauen müsste, die dann die Massen zur Freiheit führt oder so, sondern dass das eben direkt geschehen muss und dass eben, was man bei 68 auch gesehen hat, dass die Emanzipation eben im Jetzt schon vorweggenommen werden muss und man nicht irgendwie wartet, bis die Revolution stattgefunden hat und dann könnte man irgendwie emanzipiert leben. Also das, was er auch in dem Interview ganz explizit ausgedrückt hat, wie wir eben das im Alltag hinkriegen können. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass er eben ganz klar dafür eintritt, keine Parteien zu gründen oder irgendwie Reformen anzustreben, sondern dass er sich ganz klar für Gewerkschaften einsetzt und einen antiparlamentarischen Weg. Gerade was die Gewerkschaften angeht, hat er dann in Italien in den 70er Jahren sehr viel mit den Operaisten zusammengearbeitet und sehr viel in Fabriken agitiert oder auch da mitgeholfen, weil für ihn das eben ein direkter Angriff war und die Menschen sich eben dort zusammengeschlossen haben, wo sie eben direkt ausgebeutet wurden auch. Und der Antiparlamentarismus, weil er der Meinung ist, dass man Freiheit nicht auf der Grundlage von irgendeiner bürgerlichen Verfassung erreichen kann, sondern dass man außerhalb von parlamentarischen Systemen geht. Eine dritte Position, wo das sehr deutlich wird, ist, dass er eben einen politischen Kampf propagiert, weil er der Meinung ist, dass sich Macht nicht nur auf einer konstitutionellen Ebene stattfindet oder verhandelt wird, sondern sich eben Macht auch durch Normen und Werte durchsetzt, also im Alltag und auf der Straße eben auch diese Macht deutlich und sichtbar wird und gleichzeitig man in diesen Institutionen auch nicht wirklich Einfluss bekommen kann. Er spricht von der Klebrigkeit der Institutionen und will damit sagen, dass eben die einzelnen Personen in diesen Institutionen eher untergehen und sich anpassen und dann nicht wirklich Veränderungen vorantreiben können. Und dass eben so dieses Ziel der Emanzipation dann ziemlich schnell aus den Augen verloren geht und man sich eher auf so Realpolitik zurückzieht. Und als vierten wichtigen Punkt natürlich eine radikale Ablehnung des Staates. Er spricht eben von der Negation des Staates oder der Abschaffung des Staates und eben gerade im Unterschied zu einer kommunistischen oder einer klassisch-kommunistischen Überlegung, dass es eben nicht irgendwie so einen Übergangsstatus gibt oder ein Absterben des Staates oder irgend so eine Idee, sondern man muss wirklich von Anfang an auch den Staat radikal bekämpfen. Genau, und das sind so Gründe, warum er eben dann oft in der Literatur dann auch als libertärer Marxist bezeichnet wird. Genau. Damit komme ich auch schon zum Abschluss und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr möchtet, dann könnten wir jetzt vielleicht eine kurze Pause machen, irgendwie 10 Minuten, und dann könnte ich vielleicht noch ein paar Kritikpunkte von mir auch noch einbringen und so ein paar Diskussionsanstöße, und dann könnten wir noch ein bisschen drüber diskutieren. Und ja, wird jetzt einfach noch kurz Pause machen.